das klingt alles recht gut und vielverheißend«, meinte der Barvitius. »Aber sag mir, wie alt ist dieser Edelmann?« »Nicht gar viel über 20.« »Oh weh«, rief der Barvitius. »Holz vom grünen Strauch.« »Ich weiß«, sagte der Leibnitzer, »gibt nicht viel Feuer, macht viel Rauch. Aber das gilt nicht für den Waldstein. Der ist schon der Rechte, ein Kerl, dem kein Graben zu tief und keine Mauer zu hoch ist. Er hat mit einem halben Dutzend seiner Dragoner einen türkischen Wesir mitten aus dem Türkenlager herausgeholt und hat ihn mit sich fortgeführt.« »Ja, dann ist er vielleicht doch der Rechte«, gab der Barvitius zu. »Geh hin, sprich mit ihm. Üb aber Vorsicht. Sag ihm nicht zu viel. Denn bei solch einem jungen Gesellen, da ist das Gewissen oft noch wie ein Füllen, das um sich schlägt, wenn man ihm zu nahe tritt.« »Seid ohne Sorge«, sagte der Leibnitzer. »Ich werde ihm die Sache schon so vorzupfeifen wissen, dass sie ihm gefällt.« Der junge Albrecht von Waldstein, der nach des Leibnitzers Aussage und Meinung der Rechte war, den Anschlag des Barvitius ins Werk zu setzen, dieser Herr von Waldstein wohnte damals bei einer Schneiderswitwe in einem kleinen und etwas windschief geratenen Haus, das unterhalb des Ratschins in jenem Teil der Stadt lag, der die »Kleine Seite« genannt wird. Von dem Fenster seiner schmalen Dachkammer hatte er einen weiten Blick bis hinunter zum Strahofer Kloster. Aber wenn er des Morgens ans Fenster trat, fiel sein Auge zuerst auf den kleinen Küchengarten der Schneiderswitwe, in dem sich, sehr zu des Herrn von Waldsteins Ärger, ihre beiden Ziegen, ihre Hühner und ihr Hund Lumpus meckernd, gackernd und kläffend umhertrieben. Den meisten Verdruss aber machte ihm der Hahn, ein kleiner, zerzauster Geselle, den die Schneiderswitwe ihren Jeremias nannte, weil sein Krähen so jammervoll und traurig klang, als hätte er das Elend der Welt zu beweinen. Und wenn dem Herrn von Waldstein der Lärm zu arg wurde, dann ließ er den Polybius, in dem er studierte, und lief die Treppe hinunter und in die Küche, in der die Schneiderswitwe mit dem Schaumlöffel, mit den Pfannen und den Töpfen hantierte. Er schrie, er könne es nicht länger ertragen, das sei ja die Hölle, und man sollte dem Lärm ein Ende machen, sonst müsse er fort. Und die Schneiderswitwe lachte und sagte, sie hielte die Hühner nicht um des Gackerns willen. Wenn der Herr Milchsuppe und Eierkuchen haben wollte, dann müsse er auch die Ziegen und das Federvieh gewähren lassen. Und was den Jeremias beträfe, dessen Tage seien gezählt, und er werde ihnen bald zu einem Sonntagsbraten dienen. Am Nachmittag ging es im Küchengarten weniger laut zu. Der Lumpus war nicht mehr hinter den Ziegen und den Hühnern her. Er hatte sich davongemacht und strich durch die Gassen der kleinen Seite. Erst in der Nacht kam er zurück, und immer um die gleiche Stunde, wenn nämlich die Glocke des Loreto-Kirchleins 12 Uhr geschlagen hatte. Er kläffte und winselte vor dem Haus, dass man ihm die Tür aufmachen sollte, und darüber erwachte der Jeremias und begann, das Elend der Welt zu beklagen. Und nun mengten sich auch die Ziegen ein. Der Waldstein aber presste die Hände an die Schläfen und stöhnte und schrie, das sei ja die Hölle, er wolle hier keine Nacht länger bleiben, bei Tag sei keine Ruhe und bei Nacht auch nicht. Indessen hatte die Schneiderswitwe den Lumpus eingelassen, der schlich sich still in seinen Winkel, die Ziegen gaben sich zufrieden und zuletzt schlief auch der Jeremias ein und vergaß das Elend der Welt. Wenn also der Küchengarten mit den Hühnern, den Ziegen, dem Lumpus und dem Jeremias für den Waldstein die Hölle war, so lag gleich hinter der Hölle das Paradies. Das war ein großer, von schönem Gitterwerk und Taxushecken umschlossener Park, hinter dessen alten Bäumen die Giebel, der Schornstein und die Windfahnen eines kleinen Lustschlosses zu erkennen waren. Hier in diesem Park war Stille. Nichts regte sich. Nur der Wind fuhr klagend durch die entlaubten Baumkronen und bisweilen hörte man aus der Ferne den Ruf und das leise Hämmern eines Spechts. Der Park und das Lustschloss gehörten der Lucretia von Landeck, einer jungen Witwe, die als eine der reichsten Erbinnen im ganzen Königreich galt. Man erzählte von ihr, dass sich viele Kavaliere und große Herren um ihre Hand beworben hätten, aber alle habe sie abgewiesen. Sie wolle, so sagte man, unvermählt bleiben, um ihren Reichtum ungeteilt der Kirche hinterlassen zu können. Denn sie war eine von den Frommen. Es hieß, dass sie alle Tage in der Loreto-Kirche die Messe höre und immer ein Evangelienbüchlein bei sich trage, um, wo sie auch sei, Gottes Wort vor Augen zu haben. An den Zerstreuungen, die die große Stadt bot, hatte sie wenig Anteil. In der Hofgesellschaft ließ sie sich fast niemals blicken. Sie pflog Umgang mit einem Domherrn von St. Veit, der ihr Anverwandter war, mit zwei ältlichen Fräulein vom adeligen Damenstift auf dem Ratschin und mit einem Jesuitenpater von St. Salvator. Oft stand der Albrecht von Waldstein am Fenster und blickte auf den Park hinüber. Er wusste selbst nicht, warum er dies tat. Manchmal schlich sich die Schwermut in sein Herz, und er musste an sein vom Vater ererbtes Gütlein denken, das in seinen Knabenjahren wegen angehäufter Schuldenlast unter den Hammer gekommen war. Einmal hatte er die Lucretia von Landeck gesehen, wie sie mit einem Gärtnerburschen sprach, der den Arm voll frisch geschnittener Rosen hatte. Sie schien ihm von nicht gar hohem Wuchs, doch von zierlichem Gliederbau zu sein. Ihre Züge hatte er nicht zu erkennen vermocht. Nachher beschlich ihn ein Zweifel, ob er wirklich die Lucretia von Landeck gesehen habe. Es konnte auch eines ihrer Kammerfräulein gewesen sein. So lebte der Albrecht von Waldstein mit dem Blick auf die Hölle und auf das Paradies, bis zu dem Tage, an dem der Leibnizer in seine Dachkammer trat. Der Leibnizer hatte sich einen Plan zurechtgelegt, wie er mit seiner Sache am besten an den Waldstein herankäme, und er begann damit, dass er den Barvitius, seinen Patron, aufs Höchste rühmte. Was der für ein seltener Mann sei, wie jedermann bei Hofe ihn achte, wie alle Türen ihm offen ständen, wie er seinen Einfluss jederzeit zum Vorteil seiner Freunde zu verwenden wisse und wie sehr es dem Waldstein anzuraten sei, dieses Mannes Bekanntschaft zu suchen. »Und wer ist der Herr, von dem ihr da sprecht?« erkundigte sich der Waldstein. »Bekleidet er eine Stelle bei Hof oder in der Verwaltung des Königreichs?« Der Leibnizer machte eine abwehrende Geste. »Davon später«, bedeutete er dem Waldstein. »Aber so viel kann ich euch sagen. Er ist sein eigener Herr. Für den Augenblick tut sein Name nichts zur Sache. Wir nennen ihn nie anders als den Patron. Ich spreche da von einigen meiner Freunde, die sich auch seinem Dienst gewidmet haben. Und um euch gleich alles zu sagen, ich habe mit ihm schon über euch gesprochen, habe es ihm beigebracht, dass ihr und kein anderer der Mann seid, der ihm in seiner Sache behilflich sein könnte.« »Und was ist das für eine Sache?« fragte der Waldstein. »Davon später«, meinte der Leibnizer. »Aber so viel kann ich euch vielleicht schon jetzt sagen, dass es sich um eine Aktion handelt, die die böhmische Hofpartei gegen die spanische unternimmt, weil nämlich das Haupt der spanischen Partei, ich dank euch, mir taugt das nicht. Mit Hofintrigen und Sachen der Staatspolitik will ich nichts zu schaffen haben«, schnitt ihm der Waldstein das Wort ab. Denn er dachte an seine Zukunft und wollte sich keine der bei Hof um Einfluss ringenden Parteien, weder die spanische, noch die böhmische, noch die der österreichischen Erzherzoge, zum Feinde machen. Der Leibnizer erkannte sogleich, welchen Fehler er da begangen hatte und beeilte sich, ihn wieder gut zu machen. »Eine staatspolitische Sache ist es just eben nicht«, versicherte er dem Waldstein. »Es ist vielleicht zu früh, davon zu reden, aber glaubt mir, der Mann, der aus seinem Haus geholt und an einen sicheren Ort gebracht werden soll, hat mit der Hof- und Staatspolitik so wenig zu tun wie die Hühner dort unten im Garten. Wer soll aus seinem Haus geholt und an einen sicheren Ort gebracht werden?« fragte der Waldstein. »Das will mir auch nicht recht gefallen, was ihr da sagt.« »Es gibt Dinge, die vielleicht nicht gut klingen, wenn man sie sagt, aber ausgeführt gefallen sie jedem«, hielt ihm der Leibnizer entgegen. »Und dann, überlegt euch, eine solche Okkasion, mit einem Streich 500 oder 600 Dukaten zu gewinnen, wird sich euch in aller Ewigkeit nicht wieder präsentieren.« 600 Dukaten«, wiederholte überrascht der Waldstein. Er überlegte und berechnete, dass er mit dieser Summe eine Schwadron leichter Reiter aufstellen und ausrüsten konnte. Und mit einer Schwadron leichter Reiter konnte er einen Streif- und Beutezug ins türkische Grenzland unternehmen und auf diese Art vielleicht sein Glück begründen. Er ließ sich seine Überraschung nicht anmerken. 600 Dukaten«, meinte er, »das ist nicht eben viel für eine Sache, in der man, wie es scheint, dem Teufel ein Messlicht anzünden muss, damit sie gelingt.« Wie der Leibnizer den Waldstein sagen hörte, dass man dem Teufel ein Messlicht anzünden müsse, da wusste er, dass der Waldstein für die Sache, obwohl er sie für eine üble hielt, schon so gut wie gewonnen war. Und dass es jetzt nur noch darum ging, sich mit ihm über die Höhe der Summe, die er empfangen sollte, einig zu werden. 600 Dukaten, sagt ihr, sei nicht viel?« erwiderte er. »Nun, man muss sich bisweilen auch mit einem guten Anfang zu begnügen wissen. Aber um den Teufel braucht ihr euch nicht zu scheren. Die Sache steht unter höherer Protektion. In 2 Tagen regiert euer Stern, der Mars, im Bereich des Wagens, habe ich mir sagen lassen. Und da kann's euch nicht misslingen.« »Soll die Sache in 2 Tagen vonstatten gehen?« fragte der Waldstein. »Und wer ist der Mann? Davon später«, sagte der Leibnizer, sehr zufrieden mit dem, was er erreicht hatte. »Jetzt muss ich gehen. Der Patron erwartet mich.« Er kam noch ein zweites und ein drittes Mal. Beim dritten Mal gab es kein »davon später« mehr. Er war mit dem Waldstein in allen Stücken zu einem Einverständnis gelangt. »Der Patron«, sagte er, bevor er ihn verließ, »will heute Abend selbst mit euch sprechen, und das ist eine Ehre, die er nicht jedermann erweist. Geht, wenn es dunkel zu werden beginnt, vor eurem Hause ein Weilchen auf und nieder. Man wird euch holen. Aber wundert euch nicht, wenn es etliche Zeremonien dabei geben wird, denn der Patron lässt keinen gerne sein Gesicht sehen. Auch will er nicht, dass man erfährt, wo er sein Quartier hat. Darin ist er eigen.« Lang bevor es zu dunkeln begann, ging der Waldstein vor seinem Hause auf und nieder. Eine Stunde vorher hatte er vom Johannes Kepler erfahren, dass in der Nacht des Anschlags nicht der Mars, sondern die Venus im Bereich des Wagens der Regent war. Das beunruhigte ihn und machte ihn unsicher, aber es war zu spät, sich von der Sache zurückzuziehen. Wie er nun so auf und nieder ging und schon ungeduldig zu werden begann, da kam ein Wagen die holperige Gasse hinuntergefahren. Vor dem Hause hielt er. Der Kutscher stieg vom Bock herab und öffnete den Wagenschlag. Er hatte den Hut tief ins Gesicht gezogen. »Wenn's dem Herrn beliebt«, sagte er, »der Herr wird erwartet.« Der junge Waldstein stieg in den Wagen. Und wie die Tür hinter ihm zufiel und er sich niederließ, hörte er neben sich aus dem Dunkel eine Stimme: »Ich bitte den Herrn, sich's gefallen zu lassen, dass ich ihm die Augen verbind. Es ist so anbefohlen.« Der Wagen hatte sich in Bewegung gesetzt. Es wurde eine lange Fahrt. Bald, schon nach einer Viertelstunde etwa, merkte der Waldstein mit Verwunderung, dass er nicht mehr auf den Pflastersteinen Prags dahinfuhr, sondern auf der vom Regen durchweichten Heerstraße durch offenes Land. Der Mann, der schweigend neben ihm saß, öffnete jetzt eines der Kutschenfenster. Ein herbstlich kalter Luftzug war zu verspüren und der Geruch der feuchten Ackererde. Von einem nahen Wald kam das Sausen des Winds und der Ruf eines Kreuzchens. Jetzt schien man sich einem Dorf oder einem Gutshof zu nähern, denn man vernahm Hundegebell und das Brüllen der Rinder. Es war ein Dorf, denn wie sie vorüberkamen, war ländliche Wirtshausmusik zu hören, eine Geige und ein Dudelsack. »Das ist Vlasic«, sagte der Mann neben ihm und schloss das Fenster wieder. »Wir fahren durch Vlasic. Von hier kommen Blaubeeren und Pilze nach Prag auf die Märkte.« »Ist es noch weit bis zum Quartier des Patrons?« erkundigte sich der Waldstein. »Bis wohin?« fragte der Mann neben ihm. »Zum Patron«, wiederholte der Waldstein. »Ich dachte, er hätte sein Quartier in der Stadt.« »Wir haben noch etliche Meilen zu fahren, 4 oder 5«, gab ihm der Mann Bescheid. »Das ist sonderbar, ich kann's nicht recht verstehen«, sagte der Waldstein halb zu sich selbst. Dann war wiederum Schweigen. Der Waldstein hüllte sich fester in seinen Mantel. Der Regen schlug mit großer Heftigkeit an das Dach der Kutsche und unter den Rädern und den Pferdehufen sprang das Wasser aus den Pfützen in Kaskaden hoch. Als eine halbe Stunde unter dem Trommeln des Regens vergangen war, wandte sich der Mann von Neuem an den Waldstein. »Jetzt sind wir in Hochhaus«, berichtete er. »Hier auf dem Schlickschen Gut wird ein starkes Bier gebraut, jedermann rühmt es. Der Herr hat jetzt die halbe Reise hinter sich.« Der Waldstein hörte ihn nicht. Er hatte den Kopf auf seinen Arm gesenkt und schlief. Er fuhr auf, als der Wagen hielt, wollte sich die Augen reiben und spürte die Binde, da kam ihm die Erinnerung wieder. Er stieg aus dem Wagen. Es regnete nicht mehr. Kies knirschte unter seinen Füßen und eine Hand ergriff die seine. »Geh der Herr nur geradeaus, er wird erwartet«, sagte eine Stimme, die nicht dem Manne gehörte, der mit ihm im Wagen gefahren war. Er ging auf einem Kiesweg. Es roch herbstlich nach späten Rosen und vergilbtem Laub. »Stufen«, warnte die Stimme. Er stieg eine Treppe hinauf und dann ging es, wie die Hand ihn führte, auf Steinfliesen nach rechts, nach links, geradeaus und wiederum nach rechts. Jetzt ließ die Hand des Führers die Seine los. Er blieb stehen. Trotz der Binde vor seinen Augen wusste er, dass er sich in einem hell erleuchteten Raum befand. Hinter ihm flüsterte es: »Die Herrschaft!« Und im gleichen Augenblick hörte er ein verhaltenes Lachen und eine helle Stimme. »Seh der Herr doch nicht so streng darein wie die Themis selbst. Nehm der Herr doch endlich die Binde von den Augen und trete näher, er ist willkommen.« Der Waldstein streifte die Binde ab. Der Raum, in dem er sich befand, war nicht so hell beleuchtet, wie er vermutet hatte. Nur das Kaminfeuer erhellte ihn und das Licht zweier Wachskerzen, die in einem silbernen Leuchter auf einem Tisch standen, der für 2 Personen gedeckt war. Am Kaminfeuer saß eine Dame in einem Kleid von dunkelviolettem Samt, das gar nicht nach der Mode war, dafür aber auf anmutige Art den Fluss ihrer Körperlinien erraten ließ. Ihr Haar hatte einen Stich ins Rötliche, ihre Hände waren schmal, ihre Knöchel zart, aber das war auch alles, was der Waldstein zu erkennen vermochte, denn ihr Gesicht war hinter einer schwarzseidenen Maske verborgen. »Da seh einer, das ist also der Patron, eine Weibsperson«, sagte der Waldstein zu sich, während er sich verbeugte. »Ich find's charmant, dass der Herr gekommen ist. Hab's zu hoffen nicht gewagt«, erklang hinter der Maske die Stimme der Dame. Der Herr hat um meinetwillen in schlechtem Wetter und auf grundlosen Wegen eine beschwerliche Fahrt gehabt.« »Im geringsten nicht«, versicherte der junge Waldstein. »Bin das Reisen gewohnt, sitz freilich lieber zu Pferd als in einer Kutsche.« »Ich weiß, dass der Herr bei den Dragonern ein Hauptmann war«, sagte die Dame. »Der Demoiselle zu dienen«, bestätigte der Waldstein mit einer neuen Verbeugung. Indessen waren zwei Diener, beide maskiert wie ihre Herrin, eingetreten, die trugen den ersten Gang des Abendessens auf. Weinsuppe, gefüllte Lamsbrust, Spanferkel, Rotkohl, Hühnerflügel, Hühnerleber und Wildschweinschinken, und die Dame lud den Waldstein ein, sich mit ihr zu Tisch zu setzen. »Nehm der Herr mit dem Vorlieb«, bat sie, während die Diener die Gläser füllten, »was das Haus und die Küche vermag. Es ist nicht viel.« »Nur um der allergnädigsten Demoiselle nicht zu missfallen«, sagte, wie es der gute Ton vorschrieb, der junge Waldstein, und dann legte er sich ein Stück Lamsbrust, zwei Hühnerflügel, etwas Rotkohl und zwei Scheiben Schinken auf den Teller.